Ayn Rand formulierte, die kleinste Minderheit der Welt ist das Individuum. Jene, die Individualrechte ablehnen, können nicht von sich behaupten, Verteidiger von Minderheiten zu sein. Die Individualität und die Subsidiarität sind eineiige Zwillinge. Betrachten wir die Einfallstore, durch die die sozialistischen Belagerer in die Zitadelle der Burgfreiheit eindringen, so stellen wir fest, dass die Väter unseres Grundgesetzes, wie auch die vieler Verfassungen anderer Länder, an diesen Prinzipien nicht mit ausreichender Gründlichkeit gearbeitet haben. Ihre Gewaltenteilung ist durchlöchert, die Herrschaft des Rechts durch die Mechanismen einer korrupten Macht ständig in Frage gestellt, die Rechte des Individuums vernachlässigt, das Wahlrecht darauf reduziert, dass vier Wölfe und ein Schaf darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Mit der Gemeinwohlpflichtigkeit des Eigentums und der Möglichkeit der Enteignung haben die Sozialisten im Parlamentarischen Rat genau die Sprengsätze an den tragenden Säulen des ganzen Konstrukts installiert, deren destruktive Kraft nun das gesamte System krachend zum Einsturz bringt. Was hat sie dazu motiviert? Ich behaupte, es war der mangelnde Wille und die fehlende Bereitschaft zur Selbstbeschränkung der Politiker in den verfassungsgebenden Versammlungen, die künftig für sich selbst erwarteten bzw. erhofften Ämter dem gebotenen Maß an Machtbeschränkung zu unterwerfen. Jeder dachte bei sich, ja, wir müssen die Macht begrenzen, aber wenn ich Kanzler, Minister oder Staatssekretär bin, dann will ich schon eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit haben. Genau darum geht es. Diese Gestaltungsmöglichkeit muss weg. Der Erfolg des sozialistischen Utopia beruht auf einem Trugbild, einer Fata Morgana. Die wasser- und lebensspendende Oase im Auge des Betrachters wird, je näher man dem Ziel kommt, immer mehr zur Todesfalle durch Verdursten, löst sich auf und wird ersetzt durch ein neues Trugbild am Horizont. Aber offenbar brauchen die Menschen eine Utopie, eine große Vision, ein Zielbild, das sie in der tatsächlichen oder nur empfundenen Tristesse des Lebenskampfes aufrechterhält. Die Vertreter der freiheitlichen Ordnung verweigern sich unter Hinweis auf ihre intellektuelle Überlegenheit ihres Systems. Für den, der es verstanden hat, erklärt es sich von selbst. Ebenso wie es offensichtlich ist, dass die zerstörerische Kraft der sozialistischen Unfreiheit die Menschen eigentlich abschrecken sollte. Als Libertäre müssen wir endlich einsehen, dass der betriebswirtschaftliche Glaube, ein gutes Produkt verkaufe sich von alleine, in der Politik nicht wahr ist. Der Umkehrschluss, dass ein schlechtes Produkt umso mehr Marketing und Werbung, ja Gehirnwäsche braucht, um sich zu verkaufen, ist zwar auch in der Politik wahr, aber so viel Marktwirtschaft immerhin haben die Sozialisten verstanden, dass sie diese Einsicht für sich nutzen müssen. Deshalb sind sie die besseren Propagandisten, Manipulatoren und Verführer. Ergo, wir brauchen ein Utopia der Freiheit, eines, das nach Möglichkeit funktioniert und das sich auf möglichst langlebige historische Modelle stützen und berufen kann. Dieses Utopia ist eine Zitadelle der Freiheit und ruht auf den 5 Säulen jeder freien Zivilisation: Individualität, Eigentum, Familie, Religion und Kultur.